Hallo und herzlich willkommen zur 42. und letzten Folge von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Was? Zumindest vor einer einwöchigen Pause. Alex und ich werden uns mal eine Woche Auszeit gönnen. Da liegen ja auch eine Reihe von Feiertagen und da gönnen wir uns mal ein bisschen Ruhe und gehen mal in eine kreative Pause. Wobei ich dann auch schon wieder bei der Vorstellung wäre. Bei mir, wie immer, die Hoax-Mistress Alexa. Hello. Und ich bin der Hoax-Master Alexander, wie immer, seit 42 Folgen jetzt dann inzwischen. Ja, und da wir diesmal nichts Großartiges für die Einleitung haben. Das ist die kürzeste Einleitung des Universums. Wahrscheinlich ist das so. Gehen wir direkt mal zur Story der Woche über. Alexa, da hast du wieder was Schönes rausgesucht. Und dann kommen wir zu einem, wie wir finden, sehr interessanten Thema der Woche und hoffen, dass ihr das dann auch teilt, das Interesse am Thema der Woche. Kommen wir dann natürlich gleich zu. Machen wir erstmal die Story der Woche. Die Story der Woche. In der Story der Woche begeben wir uns in eine Zeit, die wir uns heute kaum mehr vorstellen können, als nämlich Blitzapparate relativ neu waren, also eine ganz neue Einrichtung, und wir begeben uns nach Kalifornien. Und dort hat es also einen der ersten erwischt, die mit so einer Kamera geblitzt worden, also ein Foto von ihm, Foto von seinem Nummernschild, und von einem Computer wurde vollautomatisch dann ein Brief generiert, der ihm dann ein paar Tage später mitgeteilt hat, dass er $40 bezahlen sollte, weil der Geblitzte gar nicht dumm war. Hat er gesagt, nö, auf das Spielchen lasse ich mich überhaupt nicht ein, und hat ein Foto von zwei 20-Dollar-Noten gemacht und dorthin geschickt an den Absender. Er hat sich allerdings nicht vorstellen können, wie dann die Reaktion aussah, weil er nämlich eine Woche später einen Brief bekommen hat, auf dem sich ebenfalls, oder in dem sich ebenfalls ein Foto befand, und es war ein Foto von Handschellen. Nette Geschichte, ne? Sehr schöne Geschichte. Wenn das in Deutschland gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich die Flex genommen und dann den Blitzapparat abgeschnitten. Ja, wahrscheinlich. Dann rohe Gewalt. Kommen wir doch jetzt erstmal zur Story der, oder zum Thema der Woche vielmehr. Und da beschäftigen wir uns auch mit Blitzen im weitesten Sinne, nämlich mit Nikola Tesla, der ja auch als der Herr der Blitze bezeichnet worden ist. Und was es mit Nikola Tesla auf sich hat und was der so alles hinter sich hat und vor sich hatte und überhaupt, machen wir dann erstmal jetzt im Thema der Woche. Thema der Woche. Ja, also unser Thema heute ist Nikola Tesla. Und einige von euch werden ihn sicherlich kennen und andere werden... Also, willst du den Spruch jetzt bringen oder lassen wir es lieber sein? Nikola Tesla ist eine Vampir-Sendung zu Ende. Das könnten wir machen. Also wer die Serie Sanctuary, die heißt, glaube ich, in Deutschland Wächter der Kreaturen mit dem Untertitel Echt? Heißt. Also die neue Serie von Amanda Tapping, die auch bei Stargate mitgespielt hat. Da gibt es eine Figur namens Nikola Tesla, da ist er in der Tat Vampir. Aber das, nein. Also. Scherz beiseite. Also Nikola Tesla ist sicherlich einer der bedeutendsten Menschen, wenn es um den Bereich des Stroms geht. Ja. Ich glaube, das kann man mal so einfach so festhalten. Ja. Aber er ist, glaube ich, gar nicht so bekannt wie andere. Zu Unrecht. In dem Bereich, genau, zu Unrecht. Und wir würden gerne mal ihn vorstellen, weil er einfach eine sehr spannende Persönlichkeit ist. Und er hat auch ein bisschen was für uns Skeptiker, weil einige seiner Ideen dann hinterher gerade in der späteren worden sind. Phase seines Lebens ja vor allem auch so esoterisch geworden sind, von sich aus schon. Und dann natürlich für bestimmte esoterische Kreise verbraten worden sind, sodass wir da nachher nochmal drauf eingehen. Ja, fangen wir vielleicht erstmal an mit den Rahmendaten, die Nikola Tesla betreffen. Er wurde am 10. Juli 1856 in Smiljan, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wir wollen uns da auch gar nicht aus dem Fenster lehnen. Er wurde in der KUK-Monarchie Österreichs geboren. Genau, also ich habe auch irgendwo gelesen, dass er ein in Kroatien geborener Serbe ist, aber wir möchten da keinerlei politische Wirren hervorbeschwören. Also er ist in der KUK-Monarchie letztendlich geboren. An der kroatischen Militärgrenze, so führt es Wikipedia, das nehmen wir jetzt mal so hin. Und er starb am 7. Januar 1943 in New York, in den Vereinigten Staaten. Er ist dann nämlich im späteren Leben ausgewandert in die Vereinigten Staaten. Vielleicht vorab, seine größte Erfindung, glaube ich, das kann man mal vorab schon mal nennen, ist tatsächlich der Elektromotor. Der reibungsfrei, der funktioniert, ohne dass Bürsten Kontakte haben und sozusagen so Schleifbürsten haben und den Strom abnehmen, die Spannung. Sein größter Verdienst, den er hat, also würde ich fast sagen, und heute funktioniert eigentlich jeder Elektromotor, den wir so kennen, nach diesem Prinzip. Gehen wir mal auf so seine frühe Zeit an. Ja, es gibt eine schöne Anekdote, aber wie weit die belegt ist, tatsächlich so überliefert ist, das sei mal dahingestellt, aber weil sie so nett ist, sollte man sie vielleicht zumindest trotzdem erwähnen. Angeblich ist er, also er war ein Sohn eines Priesters, angeblich ist er als junger Mann sehr krank geworden, an der Cholera erkrankt und quasi schon ja mehr oder weniger aufgegeben worden, weil der Ausbruch der Krankheit so stark war. Und er hat dann wohl seinem Vater das Versprechen abgerungen, dass wenn er sich erholt, er Maschinenbau studieren darf. Und dann hat der Vater auch gesagt, solltest du dich erholen, wirst du auf die beste Schule geschickt, die es nur gibt, und dann darfst du das studieren. Und darauf soll er dann wieder Sich auf gesund geworden. magische Art und Weise ganz schnell erholt haben, genau. Genau. Und er nahm dann im Jahr 1875 das sogenannte Studium Generale an der Technischen Hochschule von Graz auf. Und im ersten Jahr lief das auch ganz gut. Er hat wohl überdurchschnittlich viele Vorlesungen besucht auch, ne? Genau. Und Dafür im wohl. zweiten Jahr erhielt er eine Zusatzbeichtigung zu seinem Hauptstudium, nämlich im Maschinenbau und Elektrotechnik als Studienrichtung. Gab es nämlich noch gar nicht zu der Zeit. Das war ja eigentlich das, womit er dann später seines Lebens sich beschäftigt hat. Und aber im dritten Jahr war das dann schon wieder vorbei. Er hatte keine Ja, Prüfung genau. gemacht und ja, wurde dann letztendlich auch wegen Nichtzahlung des Unterrichtsgeldes exmatrikuliert im Jahr 77, 78, also 1877 und 1878. Und ja, dann beschäftigte er sich so ein bisschen mit Glücksspiel Ja, so und vor allen Dingen Kartenspiel und Billard waren's, genau, genau. verdingte sich als Maschinenbauer oder auch mal als Aushilfslehrer und ja, wurde da sogar irgendwie, war da so untriebig, dass aus einer Gemeinde vertrieben worden ist, also durfte er dann nicht mehr weiter Ja. arbeiten. Und ja, im April 1879 starb dann sein Vater und ja, im Jahr 1880 ging es dann wieder weiter mit seiner universitären Ausbildung. Ja, es ging nämlich nach Prag an die Karls-Universität, die damals noch deutschsprachig war. Und er hatte also eigentlich vor, dort sein Studium abzuschließen. Das Problem ist, es ist überhaupt nicht belegt, ob er tatsächlich dort einen Abschluss gemacht hat oder was für Vorlesungen er da überhaupt belegt hat. Er hat auf jeden Fall die Studiengebühren wiederum nicht bezahlt. Genau. Dann ging er nach Budapest, nach Ungarn und 1882 gab es dann eine erste, ja, fast folgenschwere Begegnung, nämlich er arbeitete als Telegrafenamtstechniker bei Tivadar Puskás und das war zu jener Zeit ein Vertreter von Thomas Alva Edison in Europa. Und das war also der erste Kontakt, den er knüpfte und dieser Tivadar Puskás sorgte später auch dafür, dass er ein Empfehlungsschreiben bekam. Zunächst verdingte er sich noch ein bisschen weiter in Ja, war sogar Straßburg. in Paris und so weiter, war auch eine Station seines Wirkens. Genau. Und dann war es dann soweit, dass er im Jahr 1884 nach Amerika zog, und zwar am 6. Juni und Ja, er hat da recht in New schnell York. dann angefangen, bei Edison zu arbeiten. Und da wiederum ist eine Anekdote überliefert, die macht mir Edison, wir hatten ihn ja neulich in der Kugelblitzfolge in der Story der Woche schon mal erwähnt, noch unsympathischer, als ich es eigentlich gedacht hatte. Er hat ihn nämlich offensichtlich um das Geld betrogen. Also er hat ihm wohl 50.000 Dollar versprochen, dem Tesla, als er irgendwie nach Amerika kam und gesagt, wenn du mir meine Generatoren verbesserst, dann zahle ich dir eben dieses Geld. Und als es dann schließlich soweit war, also Tesla hat das wohl innerhalb relativ kurzer Zeit auch geschafft, da einiges noch am Potenzial irgendwie auszuschöpfen, da sagte dann wohl Edison, also der Anekdote nach, wieso kennen Sie unseren amerikanischen Humor etwa noch nicht? Und hat ihn dann nicht bezahlt. Und das führte natürlich dazu, dass diese Zusammenarbeit relativ schnell zu Ende war. Genau, und vielleicht an der Stelle schon mal einmal eingeschoben. Wir haben da ja drüber berichtet, du hast es schon richtig gesagt. Es war in der Tat so, dass Thomas Alva Edison ja ein großer Vertreter des Gleichstroms Genau. war. Gleichstrom hatte, also er hatte schon Teile von New York mit Strom versorgt, mit Gleichstrom. Genau, das Problem an der ganzen Geschichte war nur, das hatten wir damals auch schon erwähnt, dass man Gleichstrom über nur relativ kurze Entfernungen hinweg wirklich gut verteilen, transportieren kann. Das hätte also bedeutet, dass man in regelmäßigen Abständen große Generatoren hätte aufstellen müssen und so war es teilweise ja auch schon geschehen. Es gab also tatsächlich viele Haushalte, die irgendwie so mehr oder weniger den eigenen Generator hatten oder haben mussten, weil das mit Gleichstrom nicht anders machbar war. Genau, und das Problem war, wenn man mit hohem Strom anfing, dann blieb der Strom halt genauso am Endverbraucher und hätte man halt ganz viel Strom auf die Leitung gegeben, damit er weit reist, werden halt die Glühbirnen durchgebrannt. Das war das große Problem des Gleichstroms. Und da begann es schon nämlich, das waren nämlich auch sofort Reibereien zwischen Tesla und Edison, dass Tesla ein großer Verfechter des Wechselstroms war. Das heißt, wir befinden uns jetzt schon wieder mittendrin im War of the Currents, den wir auch in der Folge schon erwähnt hatten. Genau, den werden wir aber nachher nochmal ausführlicher schildern. Und das war natürlich auch einer der Gründe, warum Edison und Tesla nie wirklich warm miteinander wurden. Denn Tesla verbesserte zwar die Generatoren von Edison, aber war grundsätzlich gar nicht der Auffassung, dass das eine sinnvolle Technologie war. Ja, und er hat ihn dann um das Geld betrogen. Das finde ich wirklich also ein ganz gemeiner Zug. Wenn das denn dann wirklich so gewesen ist, diese Anekdote. Das können wir leider so wirklich nicht belegen. Ja, also er flog raus bei Alva Edison oder ging bei Alva Edison, weiß es nicht genau, und gründete seine erste Firma mit zwei weiteren Partnern, die Tesla Electric Light and Manufacturing Company. Und da gab es dann auch schon die ersten Patente. Er hat sie zumindest beantragt, genau, also zum Beispiel für die Bogenlampe. Genau, und das Problem war so ein bisschen, dass seine beiden Geschäftspartner sehr kundige Geschäftsleute offensichtlich waren, weil sie haben ihn über den Tisch gezogen. Haben ihn benutzt, damit sie also die Zahlung für seine Patente, wenn sie was nachbauen wollten, nicht bezahlen mussten. Und haben ihn quasi ausgenutzt. Ja, und schon 1886 musste die Firma dann Konkurs anmelden. Genau. Danach verdingte sich Tesla wieder ein bisschen als Taglöhner im Straßenbau und lernte einige Leute kennen und lernte dann zwei Superintendenten der Western Union kennen, nämlich Alfred S. Brown und den Anwalt Charles F. Peck. Und diese beiden ermöglichten es Tesla, das Patent anzumelden für den von uns angekündigten Wechselstrommotor sozusagen oder auch dann hinterher Generator, je nachdem, wie man es denn sieht, je nachdem, ob man das sich durch Strom drehen lässt oder man die Achse sich durch Wasserkraft drehen lässt, erzeugt dann das System ja Strom letztendlich. Genau, das ist im Prinzip, was unter zwei Phasenwechselstrom bekannt ist. Genau. Und damit war Tesla seinem großen Traum näher gekommen. Das haben wir noch gar nicht erzählt. Er hatte nämlich schon als Kind den Traum in seiner Heimatstadt. Da hatte er von den Niagara-Fällen gehört. Das ist irgendwie süß, Und hatte oder soll den Traum gehabt haben, mit den Niagara-Fällen Energie zu gewinnen. Genau, weil das eine derartige Kraftquelle ist, eben diese Wasserbewegung, dass man das in Energie, sprich Strom, umwandeln könnte. So seine Idee. Damit war er jetzt natürlich mit diesem Polyphasen-Patenten, die sich hinter diesem Zweiphasenwechselstrom und den Generatoren dahinter verbargen, schon ein ganzes Stückchen näher gekommen. Aber der Weg dahin war noch weit. Es war also auf alle Fälle so, dass dann die Tesla Electric Company gegründet wurde mit Peck und Brown als Partner. Und somit kam es also zu den ersten Patenten. Genau, und er hat auch zeitgleich oder in dieser Zeit schon in renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht, also zum Beispiel dem Electrical Review und der Electrical World. Und in Fachkreisen ist er dadurch schon relativ bekannt geworden. Genau, genau. Und am 16. Mai 1888 wurde Tesla dann eingeladen, einen Vortrag zu halten über seinen Mehrphasenwechselstrom, und zwar vom American Institute of Electrical Engineers. Und das war so eine Mischung so für die Leute so ein bisschen aus einer Zaubershow und anderen Dingen, weil Tesla da schon ein bisschen experimentierte. Wobei, so ganz kleiner Exkurs in die Kulturgeschichte, das Thema Elektrifizierung und Kultur und feine Gesellschaft ist sogar schon im 18. Jahrhundert relativ bekannt. Also dort wurde die feine Gesellschaft und der Adel auch gerne mal irgendwie zu Unterhaltungszwecken elektrifiziert von irgendwelchen umherreisenden Leuten, die sich damit so ein bisschen auskannten und das dann einfach irgendwie dem Publikum vorgeführt haben. Genau, also Tesla hatte da schon seine Tesla-Spule erfunden, mit der man dann kleine Witze kreieren konnte. Genau, und das ist natürlich sehr publikumswirksam. Hatte dann halt eine gute Show abgeliefert. Ja. Dieser Vortrag hatte dann den Vorteil, dass er einen sehr, sehr wichtigen Menschen für sein späteres Leben kennenlernte. Und zwar den großen Gegenspieler von Edison, nämlich George Westinghouse. Genau, den lernte er, und Westinghouse sicherte sich Mitte 1888 die Patente auf die Polyphase von Tesla und musste da auch viel Geld für bezahlen, hat auch immer wieder geklagt, weil es also noch einen zweiten gab, einen Galileo Ferraris, der ähnliche Erfindungen getan hat und investierte also relativ viel in die Technik von Tesla und in die Patente und wurde zu einem sehr potenten Partner. Ja, 1888 bis 1889 arbeitete Tesla dann mit den Technikern von Westinghouse an ja, der Umsetzung seiner Patente, um also tatsächlich heute würde man sagen, marktreife Geräte zu entwickeln, würde man sagen. Ja, und auch was ganz interessant ist, er hat Patente angemeldet, in denen es auch darum ging, Gleichstrom in Wechselstrom zu konvertieren. Genau. Natürlich auch ein Riesenproblem zu umgehen, was in der Zeit vorherrschte, weil Edison mit seinem mit seinen Entwicklungen ja ein Stückchen weiter war, die waren ja schon relativ etabliert, aber es war halt unmöglich, Gleichstrom in Wechselstrom zu konvertieren, und das hat er dann geschafft. Genau. Und die Westinghouse-Maschinen liefen auf einer Frequenz von 133 Hertz und Teslas Maschinen waren eher für 60 Hertz ausgelegt, und da versorgte dann also durch Konvertoren Tesla letztendlich davon, dass man auf 60 Hertz letztendlich herunterkam, dass die Maschinen auch funktionierten. Und heute oder bis heute ist ja 60 Hertz tatsächlich dann auch die Frequenz des Wechselstroms, zumindest in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, bei uns sind es 50 Hertz in den Steckdosen. Genau. Ja, danach folgte dann 1889 ein kurzer Aufenthalt in Europa, zum Beispiel in Paris und auch in seiner Heimatgemeinde. Er hat zu diesem Anlass auch einige Vorträge gehalten. Danach hat er sich aber relativ schnell dann wieder nach New York begeben, und weil er finanziell wirklich wohlgestellt war in dieser Zeit, das war sozusagen die Hochzeit seiner finanziellen Verdienste, hat er sich eingemietet im Astor House am Broadway, und ich glaube, er war auch mit Astor selber ganz gut bekannt. Es folgten dann weitere Patente, so um 1890 herum, nur um da mal eins zu nennen, zum Beispiel für den Tesla-Transformator. Genau, was damals dann jetzt aufkam, das war dann seine Idee, die ihn zeitlebens auch nicht mehr verlassen hat, die Idee, hochfrequente Wechselströme zu generieren und die und dann drahtlos genau, übertragen. Genau, die dann eine drahtlose Energieübertragung dann ermöglichen sollen. Das heißt, irgendwo einen Generator zu haben, und dann hatte man eine Lampe in der Hand und die leuchtete dann. Er hat das auch hinbekommen, nämlich Er hat experimentiert, glaube ich, mit diesen sogenannten Geissler-Röhren, ne? Genau, also im Prinzip sowas Ähnliches wie heute unsere Neonröhren. Ja, so aus Gasentladungsröhren, genau. Genau, und da war es tatsächlich so, dass er also einen Generator aufbaute, und wenn er diese Röhren in die Hand nahm, fingen die an zu leuchten, wenn er die in dieses elektrische Feld hineinhielt. Ja, wie man das so, also wenn man da ein Bild sieht oder so, das ist eigentlich relativ prägnant und bleibt gut im Gedächtnis. Genau, und das war aber damals seine Idee, irgendwann solche, ja, die Energieübertragung völlig drahtlos zu gestalten, also einen Generator irgendwie hinzustellen, und alle konnten sich dort an Strom bedienen und das mal Kabel legen wollte. Also der Lebenstraum, den er, wir haben es heute festgestellt, leider nicht verwirklichen konnte. Nein. Genau. Ja, also es gab dann wieder verschiedene Vorlesungen zu diesem Thema. Sehr bekannt war die Columbia Lecture zum Beispiel, wo er dann tatsächlich schon, ich hatte es eben schon ein bisschen angedeutet, wirklich in so eine Bühnenshow verfiel, wo er dann also wirklich Blitze erzeugte und diese Röhren leuchten ließ. Und da wurde ihm schon so ein bisschen die Wissenschaftlichkeit aberkannt, aber er wurde zumindest in der New Yorker High Society sehr bekannt. Und da kommen wir nochmal zu dem, was du vorhin erwähnt hattest. Ja, genau, das war natürlich besonders in diesen Kreisen, die ja immer auf neue, tolle Dinge zur Unterhaltung aus waren, irgendwie der Hit. Genau, wenn man sowas vorführt. Öffnete ihm jetzt ganz neue Möglichkeiten. Er erhielt am 31. Juli 1891 die amerikanische Staatsbürgerschaft. Und also er war dann auch nochmal wieder unterwegs, war in England zum Beispiel, wo er auch nochmal wieder bei der Institute of Electrical Engineers tätig war. Also viele Reisen, er wurde immer bekannter. Und dann gab es ein ganz entscheidendes Ereignis, und jetzt kommen wir so ein bisschen nochmal in diesen War of the Currents zurück. Das müssen wir an dieser das Stelle ist eine interessante Geschichte. Es herrschte zwar in den USA so um 1893 herum eine Wirtschaftskrise, aber trotzdem wollte man auf die geplante Weltausstellung in Chicago nicht verzichten. Das Ganze hieß dann World's Columbian Exposition, und da tobte natürlich auch noch dieser Krieg zwischen Edison und Westinghouse. Die beiden haben natürlich furchtbar darin konkurriert, das Ganze mit Strom ausstatten zu dürfen, also das ganze Ausstellungsgelände zum Beispiel, und dort eben auch vorführen zu können, was sie so erreichen konnten. Ich meine, Edison wollte, damit er das alles ausstattet, irgendwie 1 Million. Und Westinghouse und Tesla haben gesagt, nee, für $500,000 kriegen wir das wohl hin. Und die haben dann auch den Zuschlag bekommen. Gemeinerweise hat Edison, oder auch verständlicherweise, muss man sagen, dann gesagt, okay, aber die Glühbirnen, die kriegt ihr nicht von mir. Ja, genau. Und da saßen die beiden dann natürlich erstmal, weil das auch, glaube ich, relativ kurzfristig war, ziemlich auf dem Trockenen und mussten dann in Windeseile sich irgendwas überlegen, wie sie das noch selber hinbekommen. Genau. Aber sie haben es hinbekommen, das war das Erstaunliche dabei. Und es war dann tatsächlich so, dass also, ich meine, Hunderttausende von Glühbirnen dann ja, also diese Weltausstellung dann letztendlich, die Entdeckung Amerikas ja. durch Kolumbus ja auch noch feiern sollte, erleuchteten. Ja. Und das muss für die damalige Zeit ein unglaublicher Anblick gewesen sein. Also wenn man sich das vorstellt, wenn auf einmal da diese Lichter angehen und alles hell erleuchtet ist in dieser Zeit, muss das auf die Menschen schon total faszinierend gewirkt haben. Genau. Und er hatte dann sogar noch, um nochmal seinen Wechselstrom zu propagieren, das sogenannte Tesla-Ei des Kolumbus kreiert, also so ein metallenes Ei, das in so einer Schale lag, und da erzeugte er dann wieder ein elektrisches Feld, und das führte dazu, dass dieses Ei anfing zu tanzen und sich zu drehen in dieser Schale, und dann letztendlich irgendwann sich so schnell drehte, dass es sich aufstellte. Eine unsichtbare Kraft. Genau. Quasi. Und auch da natürlich gar keinen Kontakt. Ja, Tesla hatte dann wieder ein neues Labor sich dann letztendlich aufgebaut, zog 1893 in das New York Hotel Gerlach. Das übrigens schon elektrisches Licht und einen Fahrstuhl hatte, was genau. ich ganz interessant finde. Und in seinem Labor, was er dann in diesem Jahr einrichtete, hatte er dann Kabel überall unter der Decke auch montieren lassen und hatte dann dafür gesorgt, dass er also dort mit seinen Röhren wieder spielen konnte, sodass also quasi der ganze Raum hochenergetisch geladen war letztendlich. Das würde man wahrscheinlich heute auch nicht mehr machen. Ja, und er hat auch an sich selber experimentiert. Er hat sich nämlich quasi in Kontakt gebracht mit hochfrequenten Wechselströmen, also die quasi durch seinen Körper liefen. Und das hat dann dafür gesorgt, dass er zumindest äußerlich von einer Art Feuer- oder Stromkorona umgeben war. Genau. Das muss wohl ziemlich beeindruckend gewesen sein, war aber nicht wirklich gefährlich. Genau, das hat ihm letztendlich dann ja auch irgendwann mal diesen Titel Master of Lightning, Herr der Blitze, eingegeben. Das ist schon irgendwie alles sehr skurril, ja. Und er war dann in den 1890er Jahren auch sehr, sehr aktiv. Er lernte dann auch den heute sehr, sehr bekannten, immer noch sehr bekannten Bankier J.P. Morgan. Ja, die Bank gibt's ja noch heute, lernte er kennen. Und aber auch seine ersten, ja, Merkwürdigkeiten traten zu Werke. Ja, da kommen wir dann zu so einem Thema wie Tesla und die Frauen, ne? Also, er hat nie geheiratet. Er war in der Gesellschaft, glaube ich, irgendwie recht beliebt. Und auch die Frauen flogen ziemlich auf ihn, wer mal ein Bild von ihm gesehen hat. Also, er hatte wohl irgendwie ganz durchdringende Augen und ja, war wohl eine ganz imposante Erscheinung. Aber irgendwie hat er die Frauen, glaube ich, nur als dumme Ablenkung von seinem eigentlichen Vorhaben angesehen. Ne? Die waren ganz gut, wenn man so unterhalten konnte, irgendwie im Rahmen von Gesellschaften, aber ich glaube, das war es auch schon. Genau. Ja, 1895 kamen dann wieder ein paar Rückschläge auf ihn zu. Da zerstörte ein Brand in dem Gebäude, in seinem Labor eingerichtet war. Also nicht in seinem Labor, aber in dem Gebäude, aber dann wurde sein Labor auch zerstört. Ja, innerhalb kürzester Zeit, ja. Und er hat zwar ein neues Labor aufgebaut, aber es verschlechterte sich seine finanzielle Lage. Also, ja, und vor allen Dingen ist er auch depressiv geworden infolge dieses Brandes, als er wahrscheinlich gesehen hat, dass innerhalb weniger Stunden alles, was er erreicht hatte, all seine Unterlagen und so einfach ausgelöscht wurden, das muss ihn schon ziemlich mitgenommen haben. Genau. Ja, es kam dann eine Phase, wo er kurz mit Röntgenstrahlung experimentierte, auch das ließ er nicht aus, und im Jahr 1897 ging er aber wieder direkt dazu über, mit Energie- und Nachrichtenübertragung drahtloser zu experimentieren. Und es gab dann zu dieser Zeit einen weiteren Pionier in diesem Gebiet, nämlich den Guglielmo Marconi, wenn ich ihn richtig ausspreche. Und dem wird ja heute sozusagen die Empfindung des Radios sozusagen zugesprochen. Der erhielt auch dafür den Nobelpreis. Aber letztendlich waren Tesla und Marconi an der gleichen Sache am Arbeiten. Tesla baute dann, was auch ganz spannend ist, das erste funkferngesteuerte Fahrzeug sozusagen, nämlich ein kleines unbemanntes U-Boot, und das wollte er dann im Spanisch-Amerikanischen Krieg einsetzen, das ist aber nie wirklich zum Einsatz gekommen, aber auch das hatte er präsentiert. Und ja, Ende 1898 zog Tesla dann in seine letzte Anschrift sozusagen ein, nämlich in das New Yorker Luxushotel Waldorf Astoria, was ja heute auch noch existiert, und konnte dann nochmal John Jacob Astor, der damals dann der Besitzer war, als Investor gewinnen, hattest du vorher schon mal angekündigt. Ja, aber es wurde nicht besser mit dem Geld für Tesla. Nee, es ging finanziell ziemlich bergab. Und er hat dann von Westinghouse zum Beispiel nochmal einen Kredit erhalten und dafür auch auf einen Teil seiner Lizenzeinnahmen verzichtet, aber letzten Endes hat das alles nicht mehr gefruchtet. Genau. Und er wollte ja weiter hinaus, und ihm war klar, wenn ich Energie über weite Strecken drahtlos übertragen will, dann muss ich größere Gerätschaften haben. Und so kam es dann irgendwann dazu, dass er in Colorado Springs ab 1899 dann ein riesen Labor sich aufbaute, mit einem Turm auch dabei, und wollte also damit letztendlich, da kommen wir dann so langsam in seine etwas esoterischen Ideen hinein, ja, so viel Energie erzeugen, dass er diese Energie an die Ionosphäre abgeben konnte, also an Ja, die er wollte höheren, ein Weltenergiesystem kreieren, sozusagen. genau, Ja. Türme haben, und dann wollte er Tja. Energie in die Atmosphäre, in die Ionosphäre abgeben, und dann konnte man diese Energie da, wo man sie brauchte, abrufen. Das funktioniert natürlich nicht wirklich, und dieses Labor wurde dann mehrfach in Brand gesetzt durch Blitze, die dort einschlugen, teilweise die er selber Ja. kreierte. Aber weil das dann so ein Turm war mit so einer Metallkappe obendrauf, schlugen dort auch normale Blitze ein, weil das dann natürlich auch wie so ein riesiger Blitzableiter wirkte. Und ja, dann hatte er dann irgendwann nochmal eine Anekdote, 1899, so groß viel Energie irgendwie abgerufen vom Generator, Ach dass ja, der das durchbrannte und die Stadt Colorado Springs tagelang keinen Strom genau, für hatte. längere Zeit ohne Strom war, genau. Ja, also er hatte aber nach wie vor diese Warnenergie dieses Weltenergiesystems und ließ da also überhaupt nicht ab, und hat es natürlich niemals hinbekommen. Und da kommen wir so langsam dann so in den... Das Abdriften in den Transzendentalismus. Genau. Ja, Tesla, ja. Es gibt da, was dieses Abdriften angeht, auch das ist jetzt wieder, also Achtung, Achtung, überhaupt nicht belegt, eine Anekdote über den Tod seiner Mutter, den er angeblich irgendwie zeitgleich geträumt hat, dass nämlich er von Engeln geträumt hat, irgendwie die dann, glaube ich, ihm den Tod seiner, oder die hatten das Gesicht seiner Mutter, glaube ich, die sind ihm im Traum erschienen und Genau. irgendwie hatte er danach die Idee, dass wenn man nur mit anderen Menschen oder generell auf der gleichen Frequenz oder sich befindet, dass man dann irgendwie kommunizieren kann und dass er so irgendwie vom Tod seiner Mutter erfahren hat, die dann irgendwie zeitgleich gestorben ist. Also da lag tatsächlicher Verdienst und Genie und naja, so ein gewisses Abdriften, glaube ich, recht nah beieinander. Genau, und Tesla, ja, wollte dann letztendlich jetzt sein Weltenergiesystem durchsetzen und wollte also auch die Energien in den Menschen sozusagen hervorrufen. Er hat zu dieser Zeit sich selber schon mit elektrischem Strom behandelt, selber Schocktherapien bei sich durchgeführt. Also man merkt schon, dass er da so ein bisschen abdriftete, Genau, und er und hat dann Mitte des Jahres 1900 im Century Magazine einen Artikel über The Problem of Increasing Human Energy veröffentlicht, wo es eben genau um dieses Problem ging, nämlich dass ja, der Mensch voller Energie steckt und wie man das dann irgendwie nutzen kann. genau. Und es ist aber immer noch so, dass diese Arbeiten, die zu dieser Zeit entstanden, im Bereich der Parawissenschaften immer noch Anerkennung finden, und dass es also immer noch Leute gibt, die diese verschwurbelten Ideen in tatsächliche Dinge umwandeln möchten. Und ja, also das lässt Leute bis heute nicht los, weil alles bis dahin, was Tesla entwickelt hatte, hatte ja Hand und Fuß. Und erst später kam dann ja so ein bisschen der Ja, also er hat sich so Bürokram. in den letzten Jahren seines Lebens, und da wird es dann wirklich für die Parawissenschaften interessant, mit der Teleforce beschäftigt. Das war so seine Bezeichnung für das, was er unbedingt erfinden wollte, nämlich einen geladenen Teilchenstrom, ja, Projektor. Das heißt also, er wollte im Prinzip den Particle Beam, also eine Strahlenwaffe, entwickeln. Genau, und vor dem Hintergrund, dass halt, wenn er die entwickelt hätte, er dann den Krieg hätte verhindern können, Ja. weil das die ultimative Waffe gewesen sei. Ja. Und wenn die erstmal da gewesen wäre, hätte sich ein Krieg gar nicht mehr gelohnt, weil man das eben... Genau, also er wollte quasi jedes Land damit ausstatten, sodass es sich im Ernstfall verteidigen könnte. Und er meinte, wenn jedes Land sich verteidigen kann, dann erübrigt sich jeder Krieg. Ende 1900 zog sich dann Astor aber langsam raus und hatte an den Eskapaden von Tesla kein Interesse mehr als Investor, weil er sagte, da kommt nichts Vernünftiges mehr bei raus, was nutzbar ist. Und in der Folgezeit war es dann so, dass Tesla sich wieder in die New Yorker High Society begab. Und ja, 1901, nach ein paar Monaten, gelang es ihm dann, den Bankier JP Morgan nochmal als Investor zu gewinnen. Ja, also er konnte dann einen Turm beginnen zu bauen, den er geplant hatte am Nordufer von Long Island, den sogenannten Wardenclyffe Tower. Und das war eben ein Tower, mit dem er über den Atlantik dann ja, Energie übertragen wollte. Und aber dieses Ja, leider ist sieht das ziemlich nicht. 1905 dann zum Stillstand gekommen, das Projekt. Und die Finanzprobleme gingen dann so weit und wurden immer prekärer. Er konnte dann seine Mitarbeiter nicht mehr bezahlen. Und er hatte dann auch noch zusätzlichen Gerichtsverfahren aus früherer Zeit am Hals. Das heißt also, das Ganze ging dann wirklich steil bergab und er zog sich auch immer mehr zurück. Er hat dann zwar noch ab und zu mal Artikel veröffentlicht und zeitweise natürlich auch an sich selber weiter experimentiert, soweit es ging, aber es kam eigentlich nicht mehr wirklich was zustande, bis dann 1908 nochmal so ein kleiner, ja, Umschwung kam und da hätte sich seine Lage dann wirklich auch dauerhaft verbessern können. Er hat nämlich die Tesla-Turbine erfunden. Das ist so eine Art Scheibenläuferpumpe im Prinzip. Und da war ein Mann namens John Hayes oder John Hayes Hammond, Entschuldigung, der im Goldbergbau ganz viel Geld gemacht hatte und der hat dann irgendwie da Interesse dran gehabt und hat dann die Firma Tesla Propulsion Company in New York gegründet. Mit Tesla zusammen natürlich, und Tesla konnte dann seinen Teil, einen Teil seiner Schulden zurückzahlen. Ja, dann kam der Erste Weltkrieg und Tesla war also weiter mit seinen Waffen für den Krieg beschäftigt. Und er hatte ja Veröffentlichungen zum Teil verfasst, 1917 zum Beispiel, ja, wo er fantastische Waffensysteme sich ausdachte, um die gegen die deutschen U-Boote, die damals ja sehr mächtig waren, ja, wie er da konzentrierte Strahlenwaffen wieder Genau, einsetzen das konnte, ist aber eben für diese seine Ideen Party wieder. geblieben. Und ja, dazu kam es dann aber alles nicht. Insgesamt erhielt Tesla im Jahr 1916 die Thomas Alva Edison Medaille. Ja, wenn die Anekdoten richtig liegen, in Abwesenheit, ne? Er ist wohl nicht hingegangen zu dieser Verleihung. Genau. Weiß man nicht genau, aber so wird sich's erzählt. Genau. Naja, und also letztendlich tat sich dann nicht mehr ganz so viel von Tesla. Er bekam viele Ehrendoktorwürden. Insgesamt hatte er 12 Stück dann hinterher verliehen bekommen von verschiedenen Universitäten weltweit. Und ja, ab 1930 konnte er also quasi kaum noch für seinen Lebensunterhalt bezahlen und lebte eigentlich mehr vereinsamt und auf Kredit in irgendwelchen New Yorker Hotels. Und ab 1933 erklärte sich dann Westinghouse Company bereit, so eine kleine monatliche Apanage ihm zu zahlen, damit er wenigstens noch so ja, leben konnte. Und das wurde dann als beratende Tätigkeit geführt. Und ab 1934 wohnte er dann im Hotel New Yorker und beschäftigte sich dann ab 1935 mit Strahlenkanonen, die er dann nochmal in sein Heimatland verkaufen wollte, um gegen die Nazis zu kämpfen. Und das bot sie auch England an, um gegen die Nazis zu kämpfen. Natürlich wollte keiner diese nicht wirklich reelle Technik, die nur auf dem Papier existierte, kaufen. Und es war dann letztendlich so, dass Tesla am 8. Januar 1943 im Alter von 86 Jahren im Hotel New Yorker tot gefunden wurde. Ja, und dann ging es nochmal so richtig ab, ne? Weil wohl die Gefahr bestand oder man hat sich das dann erzählt oder wie auch immer, dass Papiere, die eben auch vor allen Dingen Aufzeichnungen zu diesen Particle Beams und diesen ganzen Geschichten enthielten, entwendet worden seien. Oder vom Geheimdienst entwendet worden sein oder wie auch immer irgendwie in falsche Hände gelangt sein. Und ja, die Anhänger dieses esoterischen Teils von Tesla vermuten wahrscheinlich heute noch da irgendwelche Verschwörungen dahinter und geheime Entwicklung oder Weiterentwicklung von diesen Aufzeichnungen Ja, ausgehend. also man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass es durchaus verschiedene Einrichtungen gegeben hat, die an diesen Todesstrahlen gearbeitet haben, aber daraus ist ja leider nichts geworden. Vielleicht, Leider, naja. Gott sei naja, Dank. oder leider oder Gott sei Dank, ganz genau. Es gibt noch eine andere sehr schöne Anekdote, die man vielleicht noch schildern könnte, nämlich die Erfindung, dass Tesla ja ein elektrisches Auto erfunden Ja, hatte. genau. Also er soll einen Wagen, den er hatte, umgebaut haben und soll die dann seinem Neffen gezeigt haben. Und das Spannende war, dass dieses Auto letztendlich ja ohne Motor auskam. Es hatte also nur einen Elektromotor eingebaut. Er hatte das Getriebe und all diese Dinge ausgebaut. Und er soll dieses Auto seinem angeblich Neffen Peter Savo gezeigt haben. Und Ja. das soll also ein Auto gewesen sein. Ich gucke gerade nochmal die Maße Marke des Wagens, ob ich sie gerade finde. Sonst stelle ich nachher noch ein Foto ein. Ein Pierce Arrow. Aha. Also eine Nobelkarosse, den werden wir nachher auch nochmal ins Forum stellen. Also das Auto existierte also wirklich. Und die Energie sah so aus, dass er da tatsächlich, Ich stelle mir das so vor wie beim Autoscooter, so ein bisschen mit so einer Leitung, die so nach oben geht und dann zieht sich das Ding so die Energie aus dem stehenden elektromagnetischen Feld oder so. Genau, und im Handschuhfach soll also dann noch so eine komische Maschine gewesen sein, die er mit irgendwelchen Dingen bestückt hat, die er eingekauft hat. Da macht er das Handschuhfach auf, tat da Sachen rein und dann fuhr das Auto von alleine los. Und das soll aber dann ganz schnell wieder verschwunden worden sein, das Auto, und auch die Marke ging dann pleite, Pierce Arrow. Und dieser Geschichte ist natürlich überhaupt nichts dran. Was war denn nochmal mit diesem Neffen? Gab's den jetzt oder gab's den nicht? Achso, den gab's nicht. Den gab's nämlich gar nicht. Also insofern. Ja. Ist diese Geschichte wohl auch eher der Anekdote oder einer modernen Legende zuzuordnen. Also das wäre natürlich spannend gewesen. Also er hat während seiner Forschungszeit im Prinzip das stehende elektromagnetische Feld entdeckt, im Prinzip das, was wir heute als Schumann-Resonanz kennen. Ich meine, seine Verdienste wollen wir ja nicht kleinreden. Also er hat ja nun wirklich schon derartig viele Patente angemeldet und Dinge erfunden, die wir auch heute noch in ähnlicher Form nutzen, dass man eigentlich, finde ich, ihm immer ein bisschen Unrecht tut. Ja, also wer bisher Nikola Tesla nicht wirklich kannte, hat eigentlich was verpasst, denn er war tatsächlich sehr untriebig. Er war ein sicherlich genialer Erfinder. Was er sicherlich nicht war, dass er ein guter Geschäftsmann war. Nee, genau. Er hat sich mehrmals irgendwie so richtig übers Ohr hauen lassen und hatte wahrscheinlich überhaupt kein Händchen für die finanziellen Dinge, die da ja leider auch immer mit dranhängen. Sonst wäre er nicht so verarmt gestorben. Genau. Und wenn man mal anfängt, nach Tesla zu googeln, irgendeiner Art und Weise, findet man also hunderte von Internetseiten. Es gibt irgendwo eine Seite, wo seine ganzen Patente mal aufgelistet sind. Interessant, wo es hunderte sind. Und wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr sich sicherlich mal ein bisschen umtun und euch die Sachen anschauen. Ja, und das sind nicht nur Esoteriker-Seiten. Also es gibt da auch durchaus ernstzunehmende Forschung. Genau. Wir werden nochmal eine schöne Dokumentation über ihn auch im Forum nochmal einstellen, wenn ihr euch die anschauen wollt. Es gibt eine sehr schöne PBS-Doku von 1,5 Stunden, die nochmal über sein Leben berichtet. Und also keine Todesstrahlen, aber genug Verdienste für ein unglaublich langes Leben. Und eine interessante Persönlichkeit, von der man vielleicht noch nie wirklich was gehört hat, und deswegen eignet sich so jemand auch immer prima für eine Huxella-Folge. Genau. Damit wir ihn euch mal ein bisschen näher bringen können. Ja. Dann haben wir, glaube ich, mal das Lebenswerk von Nikola Tesla etwas aufgerollt, Alexander. Ich würde sagen, wir müssen jetzt natürlich noch deine schöne Story der Woche auflösen. Und dann wollen wir das auch mal tun. Ja. Die Auflösung. Also ich hätte es ja selber nicht für möglich gehalten, wenn mir das einmal jemand erzählen würde, dann würde ich sagen, na klar, Urban Legend, was sonst. Das Ganze scheint aber zumindest einen wahren Kern zu haben, hat sich wohl tatsächlich in Kalifornien zugetragen, und zwar 1991. Und da geht es wohl um einen gewissen Steve Barclay, der in Pebble Beach wohnt und wirklich in der Version aber 45 Dollar zahlen muss fürs Rasen. Und das dann tatsächlich in der Story beschriebenen Art und Weise macht. Das Ganze ist dann beschrieben worden in einer Zeitung von einem Kolumnisten namens Herb Kane. Der hat erstmal beschrieben, dass dieser Steve Barclay eben diese Rechnung bekommen hat fürs Rasen und dann eben in der mit dem Foto bezahlt hat. Und dann eine Woche später kam dann nochmal so ein kleines Stückchen in der Zeitung, nämlich dass der entsprechende Polizeibeamte das Ganze eben dadurch vergolten hat, dass er eben ein Foto mit Handschellen verschickt hat. Ein bisschen Zeit verzögert, aber immerhin haben sie das dann nochmal gebracht. Und das Ganze ist auch wirklich irgendwie so eine nette Geschichte. Ist dann auch hinterher wohl so ein bisschen im Internet rumgereicht worden und dann wahrscheinlich auch hinterher noch ein bisschen ausgestattet worden und ein bisschen mehr so mit Zügen einer Urban Legend versehen worden. So dass wir das dann heute wirklich als so eine kuriose Geschichte kennen, aber der Kern scheint wohl wahr zu sein. Ja, das ist für all diejenigen, die sagen, wir sollen öfter mal wieder wahre Geschichten raussuchen, da haben wir wieder eine rausgesucht. Ja, damit nähern wir uns dem Ende der Sendung. Wir möchten uns wieder bei allen bedanken, die uns geflattert haben auf unserer Seite. Vielen Dank dafür, das ist echt schon mal ganz gut. Und bei Facebook nähern wir uns den 400 Freunden mit unserer Seite. Vielleicht habt ihr nochmal Lust, wenn ihr bei Facebook seid und unsere Huxler Podcast-Seite auf Facebook noch nicht geliked habt, könnt ihr es ja vielleicht mal tun. Dann kommt ihr auch in den Genuss eines Teasers. Genau, da wird ja immer einmal pro Woche dann oder immer für die nächste Woche sozusagen so ein kleiner Tipp gegeben, um was es geht. Da kann man immer so ein bisschen rätseln, wenn man das möchte. Also das auf unserer Facebook-Seite nochmal. Und ansonsten wünschen wir euch wie immer eine schöne Woche oder in diesem Fall wie immer schöne 2 Wochen. Ja. Nutzt die freien Tage. Genau, wer es feiern will, soll schön feiern. Die anderen genießen die freien Tage. Genau. Und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder bei Huxler, dem skeptischen Podcast aus Münster. Und bis dahin werden wir uns sicherlich auch wieder ein schönes Thema für euch ausgedacht haben. Yep. Also, bis dahin. Immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxeler.de und wenn ihr mögt, dann bewertet